schieben. Nicht schlecht. Perfekt, Peter. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, werden wir beide Sender benutzen. Einen befestigen wir jetzt im Karton und den zweiten, wenn möglich, während der Übergabe am Auto. Oder an der Kleidung des Mannes, der den Karton annimmt. Aha. Naja, gut. Hoffen wir mal, dass das alles gut geht, Freunde. Ja. Sofort machten sich Peter und Bob daran, den kleineren der beiden Peilsender unauffällig im Karton zu verstecken. Justus fotografierte mit seinem Handy akribisch alle Dokumente aus dem Ordner. Anschließend wälzten sie ausgiebig weitere Ideen und Theorien, jedoch ohne Ergebnis. Dann schließlich, genau eine Stunde und 56 Minuten nach dem ersten Anruf, klingelte Justus Handy erneut. Na, die scheinen ja gehörig unter Druck zu stehen. 4 Minuten vor der vereinbarten Frist. Also dann. Ja, bitte? Kommen wir zur Sache. Habt ihr die Unterlagen? Alles vorhanden. Wir haben uns beeilt und konnten mit einiger Anstrengung... Interessiert mich nicht. Wir machen es so. Ja? Ihr drei stellt euch an der Straße auf, die direkt am Cabrillo Beach entlang führt. Auf der Strandseite, Höhe Leuchtturm. Die Sache ist ganz einfach. Ihr habt das Zeug dabei und zwar komplett. Ich fahre mit dem Auto zu euch, ihr gebt mir das Material. Keiner von uns macht dem anderen irgendwelche Probleme.